ohne Züge. Und das einfach Afrika, und ein und ein super alter Staat. Ruiniert, ruiniert, ruiniert, ruiniert. Die Wagenwerke zusammen gekauft, und man bankrott. Die Platz an der Sonne Hütte eingegangen. Blieben viele Frauen der Arbeitslosen und der Stunde der Suppenanstalt. Leben, vegetieren, verlieren, das ganze Schlechtchen. Höchste Zeit, dass die Milliardäre kommen, soll mit ihren Millionen herausrücken. Millionen, das ist genau die richtige Auffassung. In einer Kinderkrippe ist uns nicht gegeben. Mein lieber Ich, Sie sind seit langem schon die beliebteste Persönlichkeit im Gegend. Ich trete im Frühling zurück und nahm der Opposition Bildung. Wir einigten uns, Sie zu meinen Nachfolger vorzuschlagen. Aber Herr Bürgermeister, ich kann dies wohl bestätigen, meine Herren, zur Sache. Ich will vorerst mit der Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig, zart fühlen. Hier ist ein Flug vorgehen. Psychologisch richtig. Schon ein Stück der Vaterbahnhof kann alles verteufeln. Mit der Stadtmusik und dem gemischten Chor ist es nicht getan. Da hat ihr recht. Es ist dies auch ein wichtiger Augenblick. Frau Zachanasia am betritten Boden ihrer Heimat. findet heim. Gerührt Tränen in den Augen, erblickt ein Vertrautes. Ich werde natürlich nicht hemdärmlich da stehen wie jetzt, sondern in feierlichen Schwarz mit Zylinder, neben mir die Gattin, vor mir meine zwei Enkelkinder, ganz in Weiß, in Weiß, mit Rosen. Mein Gott, wenn alles in Ordnung kommt zur rechten Zeit. Clara liebten Gerechtigkeit. Wir haben noch fast 2 Stunden und sollten nicht herrichten. Die Inschrift kam, erkläre Athanasian, heben Kühn und Hauser in die Höhe. Die anderen schwenken am besten die Hüte. Seid ungezwungen, herzlich, doch muss die Organisation klappen. Die Feuerglocke gleich nach dem Mischten Chor einsetzen. Habe ich die Ehre, sie verehrte, gnädige Frau. doch Clara. Es war wunderbar, all die Tage, die wir zusammen waren. Liegen, sehen Sie, Herr Lehrer, die habe ich im Sack. Denn ich, wie du mich immer genannt hast, ein Wildkätzchen, wie noch? Mein Zauberhäkchen. Ich nannte dich mein schwarzer Panther. Der bin ich noch. Unsinn, du bist fett geworden und versoffen. Doch du bist die gleiche geblieben. Was? Zauberhäkchen. Ich bin alt geworden und fett. Dazu ist mein linkes Bein dahin. Ich fahre nur noch Schnellzüge, doch die Prothese ist vortrefflich. Findest du nicht? Lässt dich gut bewegen. Wäre nie darauf gekommen, Wildkätzchen. Nie. Darf ich dir meinen seligen Vater vorstellen? Aber Fred, bitte. Ein reicher Feldspieler. Für eine glückliche Ehe. Komm, Obi, verneig dich. Eigentlich heißt er Pedro, doch macht sich Bobby schöner. Es passt doch besser zu Bobby, wie der Kommodiner heißt. Den hat er schließlich das Leben. Da müssen sich dann eben die Gatten nach seinem Namen richten. Ist er nicht nett mit dem schwarzen Schnurrbart? Er wirkt fast dämonisch. Diese Bedürfnisanstalt hat mein Vater errichtet. Gute Arbeit, exakt ausgeführt. Wie saß als Kind stundenlang auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Menschen. Gnädige Frau als Rektor des Güldenen Gymnasiums und Liebhaber der edlen Frau Musiker, sei es mir erlaubt, mit einem schlichten Volkslied aufzuwarten, da die Boten vom gemischten Chor und der Jugendgruppe. Die Feuerglocke! Jetzt müsste doch die Feuerglocke bimmeln! Und sei doch mal schon halte, gnädige Frau, stehe zu ihrer Verfügung. Danke, ich will niemanden verhaften, aber vielleicht gülden Sie nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Das schon, gnädige Frau, wo käme ich in Gülden zu stehen? Ganz klar, ganz mein Zauberhäkchen. Unser Pfarrer, gnädige Frau. Nein, der Pastor, fähige, die Sterbende zu trösten. Ich gebe mir Mühe. Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft. Wird sie vielleicht wieder einführen? Wildkätze, was du doch für ausgelassene Witze machst. Nun will ich ins Städtchen. Was fällt Ihnen ein, Bürgermeister? Ich marschiere nicht meilenweit mit meiner Prothese. Seit meinem Unfall bewege ich mich nur auf der Sänfte. Rabbi, Papi, hier, Rabbi!

mager Visage nicht mehr sehen. Und du, Mori, lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Städtchen bin ich gekommen. Eine Reise nach Berlin und eine ins Tessin. Das ist alles. Wozu auch? Ich kenne die Welt. Weil du immer reisen konntest. Weil sie mir gehört. Nun wird sich alles ändern. Du wirst uns helfen. Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben Millionen nötig. Nötig. Tätzchen! Das schmerzt. Du hast noch ein Scharnier, meine Prothese, eine Scharnier. Es ist wie einst, wie wir jung waren und kühn in den Tagen unserer Liebe. Die Sonne hoch über den Tannen, eine helle Scheibe, ferne Wolkenzüge und das Rufen des Kuckucks irgendwo in der Wurzelwildnis. Vieles Holz und Wind in den Zweigen, ein Rauschen wie die Brandung des Meeres, wie einst alles wie eins. Wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen, hätte uns doch das Leben nicht getrennt. Was wünschst du? Dies, nur dies, ich liebe dich doch. Dieselbe kühle weiße Hand. Die Ordnung auf eine Prothese. Elfenbein. Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir? Fast. Von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan. Kroch als Einzige aus den Trümmern. Auch die Besatzung war tot, bin nicht umzubringen. Nicht umzubringen, nicht umzubringen, nicht umzubringen. Darf ich sie zu Tisch geleiten? Zeither blitzt in meine alte Mercedes. Doch der Nifli, unser Arzt. Doch unsere Klärin einer armen alten Witwe Nahrung verschafft, indem sie mit ihren mühsamen Nachbarn verdienten Taschengeld Kartoffeln kaufte und sie so vor dem Hungertod bewahrte. Gnädige Frau, liebe Gülna, die zarten Treibe so vertraulich anfängen, haben sich denn nun kräftig entwickelt. Aus dem rotgelockten Wimpern wurde eine Dame, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. An ihren Müttersanatoren und Kindersuppenanstalten, an ihre Künstlerhilfe und Kinderkrippen. Und so möchte ich der nun eingefundenen zu rufen, siebe hoch. Wenn

Wird heiß werden heute, die schöne Wetterperiode dauert an. Keine Kundschaft habe ich diesen Morgen, sonst die ganze Zeit niemand, und nun strömt seit einigen Tagen. Wir stehen eben zu ihnen, zu unserem Felsen, Felsen ist der Felsen, Felsen ist zu unserem Felsen. Keine Kundschaft, ich schließlich die beliebteste persönlich, die wichtigste, ist im Frühling zum Bürgermeister gewählt. Todsicher, wer will, todsicher. Schnaps, nicht den. Den tragst du doch immer. Cognac. Kostet 20, 35, kann sich niemand leisten. Man muss sich auch etwas gönnen. Bitte! Und Tabak für die Pfarrer. Import. Für Geld kann man neben alles haben. Nie! Dreiundzwanzig, fünfzehn. Schreib's auf. Diesen Morgen will ich eine Ausnahme machen. Doch dass du mir am ersten zahlst, wenn die Arbeitslosen Unterstützung fällig ist. Helmesberger! Du hast neue Schuhe, Helme, neue Schuhe und auch du, Hoffe, auch du hast neue Schuhe. Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann doch nicht ewig in alten Schuhen herumlaufen. Neue Schuhe, wie können dir neue Schuhe kaufen? Wie ließ es aufschreiben, Herr Wild? Wie ließ es aufschreiben? Wie ließ es aufschreiben? Auch bei mir ließ es aufschreiben. Bessere Tabak, bessere Gischung. Warum habt ihr denn auf einmal Krieg in den Geschäften? Sie haben ja auch verdient. Womit wollt ihr zahlen? Der Ton ist erfroren. geht's denn hin mit dem Kopfe? Wo geht's denn hin? Wohin? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Das ist er nicht. Wirklich nicht. Es ist er nicht. Verrede. Sie verweisen ihn. Ich verreise. Wohin? Ich weiß nicht. Nach Halberstadt. Weiter. So, und dann weiter. Nach Australien, am liebsten. Australien, Australien. Warum denn? Man kann ja doch nicht immer gleich ein Ort erleben. Schau's, ja, nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Und für Sie am gefährlichsten. Einer der beiden, die kennen nur, ist schließlich auch nach Australien ausgewandert. Hier sind Sie am sichersten. Am sichersten. Ich rief dem Regierungsstatthalter nach Taffigen. Na und? Keine Antwort. Misstrauen ist unbegreiflich. Niemand ist in Töten. Niemand! Niemand! Niemand! Die Post schickt einen Brief nicht ab. Der Postbeamte ist Mitglied des Stadtrates. Ein Ehrenmann. Ein Plakat reist in den Süden. Na und? Besucht die Passionsspiele von Obermagau. Na und? Man baut. Na und? Und? Ihr habt eine neue Kleider. Na und? Hören Sie, na und? Eine neue Bibel. Na und? Alte Wattalise. Sie sehen ja, wie beliebt sie sind. Das ganze Städtchen begleitet sie. Thank you. Gast und der Lehrer. Deine Welt war anwesend, die Kultur. Die Welten sind nach der Hauptstadt gerauscht, in ihren Kajaks zum Hochzeitessen. Gnädige Frau, wir möchten ihre kostbare Zeit nicht mehr als nötig beanspruchen. Ihr Gatte wird sie ungeduldig erwarten. Nein, mein Preisträger kann wohl. Aber Hochzeitsgäste, gnädige Frau, sind sich gewöhnt. Wir kommen in der Angelegenheit des Herrn Ill. Oh, ist er gestorben? Gnädige Frau. Schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Was wollt ihr denn? Die Gülner haben sich leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Hoffnungslos! Prinzipien! Wir sind nur Menschen! Und wir müssen jetzt unsere Schulden bezahlen! Ihr wisst was zu tun ist. Frau Tarkenaxian, reden wir offen miteinander. Versetzen Sie sich in unsere traurige Lage. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge. Und unsere Wirtschaft, unsere Kultur blüht. Güllen hat etwas zu bieten, gibt Platz an der Sonnenhütte. Die Wagnerwerke, kaufen Sie die, sanieren Sie die und Güllen floriert. 100 Millionen sind planvoll, Wohlverdienst anzulegen, nicht eine Milliarde zu verschleudern. Ich besitze noch zwei weitere. Lassen Sie uns nicht ein Leben lang vergeblich geharrt haben. Wir bitten um kein Almosen, wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Das Geschäft wäre nicht schlecht. Gnädige Frau, ich wusste, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Nur nicht auszuführen. Ich kann den Platz an der Sonnenhütte nicht kaufen, bei dem wir schon aber rechtschaffenen Menschen, ein etwas würdigeres Leben zu führen. Ringen Sie sich zur reinen Menschlichkeit durch, gnädige ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Sieht ja meiner Finanzkraft, leistet man sich ein Mitwohnung. Geld macht er nicht so wohl, nun ich seh zu einem Bordell. Wer nicht blechen kann, Kleidern, wir wollen miteinander fahren. Ich soll auch mitfahren, das schickt sich doch nicht. Warum soll ich dich schicken? Zieh deinen Pelzmantel an, da wird eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit, ich mache unterdessen die Kasse. Guten Abend, Wilf, lassen Sie sich nicht stören. Ich schaue nur schnell zu Ihnen herein. Aber bitte. Ich bringe ein Gewehr. Danke. Es ist geladen. Ich brauche es nicht. Heute Abend ist Gemeindeversammlung. Im goldenen Apostel, im Theatersaal. Ich komme. Alle kommen, reden wir miteinander. Ich bitte darum. Von Mann zu Mann, wir behandeln heute Abend Ihren Fall. Wir sind in einer gewissen Zwangslage. Als Bürgermeister kommen Sie nicht mehr in Frage. Offiziell im Auftrag der Parteien. Ich verstehe. Man wird den Vorschlag ablehnen. Möglich. Man kann sich freilich irren. Freilich. In diesem Fall würden Sie den Urteilsspruch annehmen. Die Presse ist nämlich dabei. Die Presse. Auch der Rundfunk, das Fernsehen, die Filmwochenschau. Eine heikle Situation. Nicht nur für Sie, auch für uns. Glauben Sie mir, als Heimatstädtchen der Darm und durch Ihre Heirat in Münster sind wir so bekannt geworden, dass eine Reportage über unsere alten demokratischen Spielregeln gemacht wird. Eben den Vorschlag der Dame öffentlich bekannt. Nicht direkt, nur die Eingeweihten werden den Vorschlag verstehen. Dass es um mein Leben geht. Ich orientierte die Presse dahin, dass möglicherweise Frau Zachanasian eine Stiftung errichten werde. Und dass sie ihm diese Stiftung vermietet hätte als ihr Jugendfreund. Damit sind sie rein äußerlich reingewaschen, was sich auch ereignet. Das ist lieb von ihnen. Ich tat es nicht ihnen, sondern ihrer kreuzbraven, ehrlichen Familie zuliebe. Begreife. Offen gestanden, wir spielen faires Spiel. Das müssen Sie doch zugeben. Werden Sie den Beschluss der Gemeindeversammlung annehmen? Ich nehme ihn an. Wie er auch ausfällt. Wie er auch ausfällt. Schön. Dass Sie sich dem Gemeindebeschluss unterziehen, freut mich ist ein gewisses Irrgefühl. Aber wäre es nicht besser, wenn wir diesen Gemeindegericht gar nicht erst zusammen müssen? Was wollen Sie damit sagen? Sie hätten vielleicht, Sie hätten das Gerier nicht nötig, aber vielleicht haben Sie es nun trotzdem nötig. Wir könnten dann der Dame sagen, wir hätten sie abgeurteilt und erhielten das Geld auch so. Es hat mich Nächte gekostet, diesen Vorschlag zu machen, das müssen Sie glauben. Es wäre doch nun eigentlich Ihre Pflicht, mit Ihren Lehen Schluss zu machen, als Ehrenmann die Konsequenzen zu ziehen. Finden Sie nicht? schon aus Gemeinschaftsgefühl, aus Liebe zur Heimatstadt. Sie sehe unsere bittere Not, dass ihnen die hungrigen Kinder Bürgermeister, es geht euch jetzt ganz gut, Bürgermeister. Ich bin durch eine Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet, spürte bei jedem Anzeichen des Wohlstands, der Tod mir hat schwiegen. Rettet ihr mir diese Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten. Wäre alles anders gekommen, könnten wir anders reden, würde ich das Gewehr nehmen. Euch zu Liebe. Aber nun schloss ich mich ein, besiegte meine Furcht allein. Es war schwer, nun ist es getan, ein Zurück gibt es nicht. Ihr müsst nun meine Richter sein. Ich unterwerfe mich eurem Urteil, wie es nun auch ausfalle. Für mich ist es die Gerechtigkeit. Was es für euch ist, weiß ich nicht. Gott liebe, was ihr vor eurem Urteil besteht. Ihr könnt mich töten, ich klage nicht, protestiere nicht, ich wehre mich nicht, aber euer kann ich euch nicht abnehmen. Aber sie verpassen die Chance, sich reinzuwaschen. Ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Doch das kann man von ihnen ja nicht verlangen. Feuer, Herr Bürgermeister! Thank you. in ins Kino. Karl hat sich einen Wagen angeschafft. Fortschritt! Ottilie nimmt einen Kurs für Literatur, dazu Englisch und Französisch. Marschiert ein Bataillon. Mein Lieblingslied. Habe es ihm Ich meine, wir hatten ein Kind. Gewiss. War es ein Bub oder ein Mädchen? Mädchen. Und was hast du ihm für einen Namen gegeben? Name. Ich sah, dass ich nur einmal bei dir geburt, dann wurde es genommen. Von ist es gestorben. Ei, Leute, ich habe die Namen vergessen. Woran? Hirnhautentzündung. Vielleicht auch etwas anderes. Ich erhielt eine Karte von der Behörde. Bei Todesfall kann man sich auf die verlassen. Ich erzählte dir von unserem Mädchen. Nun erzähle von dir. Einmal lange suchen in der Petersen Scheune, fand ich in der Droschke in bloßen Hände mit einem langen Strohhalm zwischen den Lippen. Du warst stark und mutig, hast gegen den Eisenbahner gekämpft, der mir nachspricht. Ich wischte dir das Blut aus dem Gesicht mit meinem roten Unterrock. Die Ballade ist zu Ende. Noch, o Heimat süß und toll, zum Tode verurteilen und einer wird mich töten. Ich weiß nicht, wer es sei, noch wo es geschehen wird. Ich weiß noch, dass ich ein sinnloses Leben Oh, Thank you. dulde denn die Ungerechtigkeit. Ja, ich erkenne nun durchaus die materielle Möglichkeit, die sich bietet. Ich übersehe keineswegs, dass die Armut die Ursache von so viel Schlimmen, Bitteren ist. Und dennoch, es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Wohlstand vorleben, nicht um Luxus. Es geht darum, ob wir Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Reichtum hat nur dann Sinn, wenn aus ihm Reichtum an Gnade entsteht. Begnadet aber wird nur, wer nach der Gnade hungert. Habt ihr diesen Hunger, Güldener? Diesen Hunger des Geistes und nicht nur den anderen Profanen, den Hunger des Leibes. Das ist die Frage, die ich als Direktor des Gymnasiums ausrufen möchte. Nur wenn ihr das Böse nicht aushaltet, dürft ihr die Milliarde der Frau Zachanassia annehmen und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Schenkung verbunden ist. Dies Güldener bitte ich zu bedenken. Ich habe an Sie eine Frage zu stellen. Ihretwegen wurde uns die Stiftung angeboten. Alfred, sind Sie sich dessen bewusst? Ja. Werden Sie unseren Bescheid über Annahme oder Ablehnung der Klärzachen-Nasian-Stiftung respektieren? Ich respektiere ihn. Hat jemand an Alfred Hill eine Frage zu stellen? Hat jemand zur Stiftung der Frau Zachen-Nasian eine Bemerkung zu machen? Herr Pfarrer, Herr Stadtarzt, die Polizei, die politische Opposition, ich schreite zur Abstimmung. Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, der erhebe die Hand. Und der Verbrechen und der Schuld. der Meister, die beleuchten Streiter, bitte die Schlussabstimmung noch einmal. Noch einmal für die Filmwochen schauen. Aber natürlich. Also los. Die Stiftung der Klärzachanasien ist angenommen. Einstimmig, nicht des Geldes wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Steh auf, du Schwein! Polizeiwachtmeister, beherrschen Sie sich! Verzeihung, es hinkt mit mir, kommen Sie, Alfred Thiel. Gehen Sie in die Gasse. Hier los!